انا اسمي يوسف الزين. انا جبرته 18/4/91 كبرته بالزوست. امي يعني امي وابوي جو من بيروت، كبروا بيروت، والهاي اسمها ليبانا. Ich heiße Yusuf Alzheim und bin am 18.04.1991 in Soest geboren. Meine Eltern kommen aus Beirut, das liegt in Libanon. أنا بحكي ألماني شوي تركي وعربي. بالبيت بحكي عربي. أنا بحب عدنا في فاستا تكا عيد، وبنقرأ قرآن وبنحكي، وفي كتير دكيكين. Ich spreche Deutsch, bisschen Türkisch, Arabisch. Besonders Libanesisch in meinem Leben ist das Wirt Zuckerfest, Koran und in einem arabischen Laden kaufen. بالبيت في مي، أكل، سيارات، بيوت، دكاكين، حويس، غراض، بسكيتات، طبي، وبحب أبقى بألمانيا. Zuhause, Wasser, Essen, Autos, Häuser, Geschäfte, Kleidung, Möbel, Fahrrad, Fußball, Deutschland. In meinen Koffer habe ich Chips reingetan, weil ich viel Chips liebe oder esse. Und ich habe mein Foto reingemacht in der Mitte. Also trinke gerne Zimt mit Tee, weil es lecker schmeckt. Mein Name habe ich mit Glitzerschrift gemacht, weil es schön aussieht. Ich habe ein Foto von einem arabischen Laden, weil meine Mutter da immer einkauft.